Präsident Kim Dae-jung. Ich hatte die Ehre, den früheren Präsidenten Kim Dae-jung von Südkorea und einige seiner Berater im Blauen Haus in Seoul trainieren zu dürfen. Kurz vor dem Ende fragte er mich: Dr. Kavi, glauben Sie wirklich an das, was Sie lehren? Diese Frage verblüffte und ernüchterte mich. Nach einer kurzen Pause antwortete ich: Ja, das tue ich. Er fragte weiter: Woher wissen Sie, dass Sie das tun? Ich antwortete: Ich versuche, nach dieser Lehre zu leben. Ich weiß, dass mir das nicht immer gelingt, dass ich oft strauchle, doch ich kehre immer wieder zu ihr zurück. Ich glaube an sie, werde von ihr inspiriert und kehre immer wieder zu ihr zurück. Er entgegnete: Das reicht mir nicht. Ich sagte: Ich sollte Ihnen besser zuhören. Er fragte: Sind Sie bereit, dafür zu sterben? Ich erwiderte: Ich habe das Gefühl, dass Sie versuchen, mir etwas zu sagen. Ja, er versuchte mir tatsächlich etwas zu sagen. Er erzählte mir dann die Geschichte seiner vielen Jahre in der Verbannung, im Exil, von der Zeit im Gefängnis und mehreren Attentatsversuchen. Einmal war er in einen mit Steinen beschwerten Sack gesteckt, ins chinesische Meer geworfen und von einem CIA-Hubschrauber gerettet worden. Er erzählte mir von dem Druck der Militärjunta im Norden, mit ihr zu kooperieren. Man hatte ihm sogar die Präsidentschaft angeboten, doch er hatte abgelehnt, denn er wusste, dass er dann letztlich nur eine Marionette in den Händen einer Diktatur gewesen wäre. Sie drohten ihm mit dem Tod, wenn er nicht nachgab. Er sagte damals: Dann bringen Sie mich um, wenn Sie mich nämlich töten, werde ich nur einmal sterben. Wenn ich aber mit Ihnen kooperiere, werde ich für den Rest meines Lebens jeden Tag 100-mal sterben. Eins weiß ich jetzt. Jedermann widmet sein Leben dem, woran er glaubt. Jede Frau gibt ihr Leben für das, woran sie glaubt. Manchmal glauben die Leute an wenig oder gar nichts. Und dann widmen sie ihr Leben wenig oder gar nichts, sagte Jeanne d'Arc. Er erzählte mir von der Treue und Unterstützung seiner Familie während seines langen Martyriums, von seinem Glauben als bekehrter Christ und von seinem tiefen Glauben an die Menschen und die großartige Macht der Demokratie. Er machte mir deutlich, dass er an den Wert und das Potenzial jedes Einzelnen und an das Recht zum Ausdruck der eigenen Persönlichkeit glaubte. Im Anschluss überreichte er mir ein ganz privates Buch mit Briefen, die er aus dem Gefängnis an jene Menschen geschrieben hatte, die er liebte. Es enthielt seine tiefen Überzeugungen und inneren Verpflichtungen. Moralische Autorität als Ökosystem. Ich habe einmal mit dem Präsidenten eines Landes der Dritten Welt gearbeitet, in dem seit Jahren Krieg herrscht und Korruption, Gewalt und Aufstände an der Tagesordnung sind. Der neue Präsident war ein Mann mit sehr viel Mut. Er trat kühn für die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit und der Verfassung ein und weigerte sich, mit Terroristen und terroristischen Organisationen zu verhandeln. So erwarb er sich immer mehr Vertrauen und wurde sehr beliebt. Ich fragte ihn, was für ein Vermächtnis er hinterlassen wolle, damit seine Arbeit weitergehen und institutionalisiert würde. Während unseres Gesprächs wurde ihm immer klarer, dass persönliche moralische Autorität nicht ausreicht. Er erkannte, dass sowohl visionäre als auch institutionalisierte moralische Autorität unerlässlich waren, damit sein Volk sich mit seiner Vision von Frieden durch Rechtsstaatlichkeit und von Wohlstand durch synergetische, auf die Suche nach dritten Alternativen ausgerichtete Kommunikation identifizieren konnte und die fundamentalen Prinzipien in den Regierungsstrukturen und Systemen verankert wurden. Dann konnte sich allmählich eine bürgerliche Gesellschaft mit einer eigenen, kulturellen, moralischen Autorität entwickeln, wo die Normen und Sitten, die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten, präventives Denken und auf Vorbeugung ausgerichtete kommunale Polizeistrategien fördern